Hören Sie jetzt. Blaupausen für eine bessere Welt. Guten Tag und, oder guten Abend vielmehr, und willkommen zu meinem Podcast. Heute mal aus der Badewanne. Ja, es ist. Ich mache mal was Verrücktes, so ein Podcast, um einfach aus meiner Badewanne heraus. Das ist jetzt eine sehr dicke Frau mit einem sehr, sehr dicken Babybauch, die aussieht ein bisschen wie ein Nilpferd. Schleichten hier noch mehr. Liegt in der Badewanne und platscht vor sich hin. Ich glaube, das ist so der einzige Ort, in dem momentan mein Zustand sich halbwegs tragen lässt. Ja, und ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar Wochen vor mir. Ja, wir sind jetzt in der Ende der 31. Woche. Also der Mutterschutz ist schon in erreichbarer Nähe. Ich muss noch eine Woche und zwei Tage arbeiten und dann habe ich es auch geschafft. Also ich muss ja nicht mehr arbeiten, zumindest etwas Gutes. Genau. Ansonsten geht es mir ganz gut. Letzte Woche war Karneval und das war das erste das war gar nicht das erste Mal Karneval, dass ich zu Hause geblieben bin, aber das erste Mal Karneval, dass ich gezwungenermaßen zu Hause geblieben bin. Das stimmt auch gar nicht. Vor ein paar Jahren gab es da schon mal diesen Sturm, da ist auch Karneval ins Wasser gefallen. Also was rede ich eigentlich? Das ist schon mal passiert. Da sollen die Leute nicht so rumheulen, dass dieses Jahr ausgefallen ist. Ja, in der Tat war das auch so ein bisschen komisch. Ich hatte einen Tag hatte ich einen Frauenarzttermin und musste quer durch die Innenstadt. Und es war super leer. Also es war sehr, sehr leer. Wobei die ganzen Bäckereien waren natürlich voll mit Berlinern. Und bald waren auch Schlangen von Leuten, die Berliner kaufen wollten. Aber das ist auch so ein Ding, ne? Zu Karneval, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so nur bei mir so psychologisch ist oder bei allen anderen, ob es jemand anderen auch so geht. Man geht Karneval, in der Karnevalszeit in die Bäckerei rein, ist alles voll mit Berliner und prompt hat man schon Bock auf einen Berliner. Also das ist irgendwie Suggestion. Ja, jahrelange Suggestion, dass man einfach dann genau dann Bock drauf hat. Ja, und das ganze Jahr über, ach ja, komm, nee, muss nicht sein und dann Karneval, zack. Jetzt sofort, jeden Tag, vier Tage lang. Ja, wir sind auch ohne Karnevalsmusik ausgekommen. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir zu Hause jetzt was feiern können oder irgendwie was machen können. Haben wir aber nicht. Kurz hat sich jetzt auch fürs Verkleiden oder so nicht wahnsinnig interessiert. Ich habe es heute so versucht, muss ich zugeben. Haben so ein paar Pütchen gekauft und Tröten und fand die beides blöd. Luftballons fand ich ganz witzig. Hat sie ein bisschen durch die Wohnung gejagt. Jo, ansonsten hatten wir auch heftige Minusgrade. Es ist eine Kältewelle auf der Welt ausgebrochen. In Texas ist irgendwie stromlos, weil die ganzen, ach keine Ahnung warum, haben keinen Strom. Hier waren es auch minus 11 Grad teilweise. Man mochte dann auch nicht wirklich großartig rausgehen, wobei, ach guck mal, Kindchen will mitmachen. Ja. Wobei mir die Kälte viel mehr zugute kommt oder viel mehr behagt als die Hitze vor zweieinhalb Jahren, als ich mit Kind 1 schwanger war. Von daher passt es schon. Ja. Und ich merke langsam, dass ich total Matsche in der Birne werde. Also ich hatte jetzt ein paar Tage frei gehabt über Karneval. Und der Einstieg ins Berufsleben nach 6 Tagen frei war sehr beschwerlich. Ich konnte mich sehr schwer konzentrieren und wusste teilweise gar nicht mehr. Also ich hatte direkt am ersten Tag ein relativ wichtiges Meeting. Und teilweise konnte ich überhaupt nicht folgen. Also ich war am Ende froh, dass ich nicht die Zusammenfassung des Meetings machen musste. Und dass die Kollegin das übernommen hat. Das war schon ganz gut. Jo, dann hatte ich, wie gesagt, ich hatte letzte Woche kalt, Weiber, hatte ich den Termin beim Frauenarzt. War auch ganz aufgeregt vorher, weil ich mit der Straßenbahn hingefahren bin, weil das kam ja als der einzig sichere Verkehrsmittel bei Eis und Wetter. Schnee. Und ich wollte auch nicht den Göttergarten da irgendwie zwingen, mich gerade durch die Stadt, die halbe Stadt zu fahren und mit der kurzen dann eine Stunde lang in der Kälte auszuhauen. Was ist das denn hier? Was ist der Popo? Entschuldigung. Sogar zu erraten, was das Kind mir gerade entgegenstreckt hier. Das fühlt sich hart an. Könnte der Hintern sein? Hm? Weiß ich nicht. Ja, der Arzt ist halt ein bisschen. Ich glaube, es ist ein bisschen piss, dass ich teilweise die Vorsorge von der Hebamme machen lasse. Und er drückt mir das jedes Mal irgendwie aufs Auge, weil na, die sind einfach, doofe Kommentare im Grunde, die man sich nicht unbedingt antun möchte. Gepflegt ignorieren könnte, aber wenn ich nicht dafür nicht durch die halbe Stadt fahren müsste, wäre mir das egal. Aber da ich dafür nicht durch die halbe Stadt fahre, sage ich auch, nee, beim nächsten Mal. Können wir komplett von der Hebamme die Vorsorge machen, den Rest. Da jetzt auch der mich so mehr oder weniger verabschiedet hat, dass ich nicht mehr kommen werde, bin ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig traurig drum. Ist auch kein Termin ausgemacht fürs nächste Mal. Von daher bin ich da recht entspannt. Ja, Kindchen geht's gut. Hat einen relativ großen Kopf. Aber, oh komm, jetzt ist die Beule hier. Hast du dich bewegt? Spielst du gerade Verstecken mit mir? Aber ich weiß, wo du bist. hat einen relativ großen Kopf. Doch, es scheint ganz normal zu sein. Natürlich mache ich mir wieder einen Kopf drum. Haha, haha. Ich bin um alles im Kopf. Naja, aber ja, habe das erste Foto auch bekommen jetzt vom Kind. Sieht aus wie der Papa, jetzt schon. Ach ja. Und ja, passt alles gut. Irgendwie, genau, ich hatte zwar ein bisschen Schiss vor meinem Blutzuckertest, der sich ja als war ja alles gut, aber jetzt hatte ich irgendwie doch Blut im Urin gehabt, da habe ich auch wieder Panik gekriegt und es hat eine Woche keine Süßigkeiten mehr. Will ich keine Schokolade nicht mehr in dem Ausmaß, gar nicht mehr und das ist irgendwie komisch, keine Schokolade mehr zu essen. Wir haben aber auch keine Schokolade mehr im Chaos. Genau, hat es aufgegessen, so oder so. Ja. Man merkt, es ist ja nicht so wahnsinnig spannend, was ich heute zu erzählen habe. Vorhin war ich bei meiner Mutter und war etwas erschrocken über einige Äußerungen ihrerseits, weil die hat eine Zeit lang in den USA gelebt, was sie zu der politischen Lage in den USA zu berichten hatte. Der hat tatsächlich den Sturm auf das Kapitol und die Proteste gegen Nawalny verglichen und gesagt, warum, ne, warum wird die Soße sanktioniert und die USA nicht? Die haben ja auch versucht, seine Revolution zu starten. Also ich war diese, also ich mag gar nicht diese nicht, ja, wie soll ich sagen, dumme Aussage wiederholen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man jahrzehntelange Desinformation ausgesetzt war und das gar nicht so großartig selber hinterfragt oder ob sie sich da Gedanken drüber macht selber, aber auf jeden Fall hat sie mir ganz klar gesagt, also der Trump hat sie ja nicht, ach, das wäre wohl doch ihre dumme Aussage, tut mir leid. Also auf jeden Fall musste das Thema ganz schnell beendet werden meinerseits, weil ich dachte, oh Gott, bevor ich mich aufrege, und ich versuche, irgendwas klarzumachen, was sie sowieso nicht verstehen möchte und auch gar nicht hören will, weil die ja ihre Meinung hat. Lässt es einfach lieber sein. Ja. Bist ja auch nicht aus dem Grund hier, aber das ist schon erschreckend. dass jemand so von sich geben kann. Der völlige totalen Selbstverständlichkeit. Also, jetzt rege ich mich doch drüber auf. Gott, wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. So, jetzt glaube ich, jetzt genieße ich einfach den Rest von meinem Bad. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal.